passengers, please proceed to gate number 17. Wir haben 22.09 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Nachtschwärmer, ich habe heute so viele neue Songs dabei, dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll. Ehrlich, einer besser wie der andere. Deshalb dranbleiben. Dann haben wir natürlich jede Stunde einen Gewinnspieler. Was war da noch? Der Mann, den die meisten Amerikaner für den größten Verlierer überhaupt halten. Al Bundy. Ach ja. Al, heute wirst du dich zurückhalten. Heute werden wir nämlich das Ganze ein bisschen weihnachtlich angehaucht lassen, oder? Was meinst du? Stellst du dich in den Schnee und spielst das liebe Jesulein? Wann gibt's denn hier Geschenke? Hier geht's ins Wochenende. Der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Ab 22 Uhr pausenlos. Adrenalin pur. We'll be right back. DJ tonight just wants to say a very Merry Christmas. Radio on here, Radio PD. I want to wish you a Merry Christmas. Hallo Nachtschwärmer. Wie gesagt, ein neuer Song und einer besser wieder an, weil das ist zum Beispiel Sonic Boost. Aha. Der Schuhverkäufer nervt mich schon wieder. Hat wieder einen schlechten Tag gehabt, oder? Stellt euch erstmal vor hier für alle Nachtschwärmer. Ha, ich bin Bud Bundy, der affengeilste Mann der Welt. Ich bin Kelly Bundy. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Peggy Bundy. Keine falschen Gedanken wegen dem Eheringe bedeutet mir überhaupt nichts. Ehrlich, Peggy? Das habe ich gar nicht gewusst. Echt, Charlie? Irgendwie bist du noch derselbe komische Arbeitslose, der du warst, als diese Schuhe und das Hemd in Mode waren. Und jetzt kommt der König. Hallo, Al. Gott, ich hasse Weihnachten. Ach, dann ist wohl jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dich nach dem Baum zu fragen. Wieso soll ich mir etwas zulegen, das nutzlos herumsteht und Strom verbraucht? Dafür habe ich doch dich. Komm schon, Daddy, wir wollen einen Weihnachtsbaum. Ja, ich lasse mich nicht wieder mit Christbaumkugeln behängen wie letztes Jahr. Bedeutet euch die Bundy-Tradition eigentlich gar nichts? Du hast ein bisschen Ausschlag von dem Lametta gekriegt, aber du warst wunderschön so. Alles anschnallen. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? All right, step over here and don't press the button. Assassin! Hallo, Nachtschwärmer. I'm the Tannenbaum, a lover man. Tannenbaum, baby. my tree and I get this funky feeling that sets me free. I see stars and figures all shapes and sizes, and under there are gifts and surprises. She loves to shine, always taking her time. So many reasons why this town and bounds mine. The smell, the light, she know the feeling is right. Give me that green, y'all. Hey! I go to bed, I got green in my head. The moment spent with you is like a holiday for two. A memory of life, a memory of love, a glue vine, a good time. Everybody knows you're a sign from above, and I know this is true love. Up, down, all around, I'm bushy and brown. Everybody, look what I found. Es war so schön. It's time for the Christmas countdown. New news. Was sagt man dazu, ha? Space Rock, wieder neu abgemischt. Lost in Space, das kennen wir doch. Wollen wir noch kurz einen Blick werfen auf die Top Dance Charts? Das hier ist eine Mischung aus DDC, DMC und DJ. Da ist Run DMC Nummer 1, Rose ist 2. Bora Bora, The Hool 3. DJ Quicksilver mit Planet Love 4. Alarma 5. Und sonst hat sich fast nichts getan. Doch Hard Times, Westbam, den bringe ich heute noch, ist Platz 9. Johnny V, Download 10. Aha. Aber die Granaten, die ich dabei habe heute, die sind ja nicht da drauf. Ganz klar, weil die sind ja ganz neu. So, dann grüße ich natürlich noch meine Lieblingsblondine, die Kelly, Tochter von Elle, mit der möchte ich ja ewig schon ausgehen. Hallo Kelly! Na, wie soll's gehen? Dad ist im Schuhladen und Bud hat die Hand. Was denn? In seinem Schnäpperchen. Also, hey, das ist ja wieder furchtbar. Immer wenn es an Weihnachten rangeht, dann flippen die Bandys total aus, ehrlich. So, das hätten wir. Schwabikowski. Toten weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. So, Nachtschwärmer. Charlie 2000 mobil unterwegs im Elsass. Morgen in Hattmatt. Genau. 13. Dezember in Hattmatt. Eine Woche später, am Samstag darauf, am 20. in Bilfingen. Das ist in der Nähe von Pforzheim. Kämpfelkraft Bilfingen. Ja! Und in Weihnachten in Bad Krozingen, im Kurhaus, in Ostelsheim, Nähe Kalf und in Teningen. Und in Trochtelfingen. Ich wäre verrückt. So, und jetzt noch die Disco-Zirkus-Geschichte. Das geht natürlich erst richtig rund. Da war ja heute bildzeitungsmäßig und pressemäßig alles da. Das sind ja 55 Leute Belegschaft, die pro Tag, nicht zusammen, also pro Tag, Freitag und Samstag, je 55 Leute gearbeitet haben. Die haben sich zusammengeschlossen. Die wollen demonstrieren für ihre Arbeitsplätze am kommenden Donnerstag, 18.12. in Speyer. 17 Uhr am Dom beginnen. Eine Demo-Parade gibt es. Ja? Na, schau mal, schreibt es euch auf. Kommenden Donnerstag, 18.12., 17 Uhr, Speyer City am Dom, eine Demo-Parade. Alle Mitarbeiter sind da, ich bin da, Presse ist da, alles klar. Präsentiert von den Karlsruher Versicherungen. Gestatten, mein Name ist Rudolf. Ich habe viele, viele Weihnachtstaler in meinem Gepäck. Ihr müsst mich nur anrufen und mir eure Hausnummer sagen. Ist es eine himmlische Nummer, dann bringe ich euch mindestens 500 Taler oder 5000, vielleicht auch 10.000 oder 20.000 oder vielleicht noch mehr. Also gut zuhören. Bis zum 24. Dezember bin ich bei Radio Regenbogen unterwegs. Die himmlische Hausnummer. Die Karlsruher Versicherungen wünschen eine frohe Weihnachtszeit. Randy Crawford, die schönste Stimme des Soul. Ihr sensationelles neues Album Every Kind of Mood. Randy Crawford, jetzt überall. Helmut, immer mehr Steuerzahler holen sich durch vermietetes Wohneigentum bis zu 40% ihrer Steuer für das ganze Jahr zurück. Das ist ja entsetzlich, Theo. Ich war auch noch ohne Eigenkapital, hä? Richtig. Alle über 3000 Mark netto im Monat sollten jetzt handeln. Rufen Sie uns gebührenfrei an. 0130 13 71 13. Nonplus Ultra. 0130 13 71 13. Power. Action, ganz neu. Come in. Come in. Come in. Also in Frankreich soll das der absolute Knüller sein. Aha. Uhr, der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der Bundesstraße 317 Titisee Neustadt Schopfheim im Bereich Feldberg kommt es zu Behinderungen durch Schneefall. Winterausrüstung wird empfohlen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Ja, Nachtschirmer, was kommt jetzt dran hier? Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten. Das funktioniert. Voller Spieltrieb voraus. Unser Gewinnspiel. Wir brauchen Ihre Hilfe. Machen Sie mit beim Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Ruf mich bitte an, wenn der 5 zusammen hat. 0138. 8000! Yeah. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Augenblick da, auf den Sie alle gewartet haben. Ein Trommelwirbel, Herr Kapellmeister. Na, Fabel auf, dann sind alle soweit bereit. Musik! Ja! I put Hoes in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. Hoes in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. Hoes in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. Hoes in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. The crazy walk of life, blind the ways of mankind. Didn't learn the right way because I didn't have the time. But then I woke up one day, finally saw the lights like the sun rose up. And washed away the night, and now I'm strolling through life with this mission on my mind. Let the power collect and the knowledge combine. Because there's one way to die, and there's a million ways to make it. So break it, shake it, but homie, don't fake it. Cause you only live life once, no time for second chances. No cruising through the park, no more romance. So beware of the homies that you choose and how you stepping. Realize that life is just a test for the after lesson. The point I'm dropping, you scheming and you plotting. I'm a self-made man. Have you forgotten? So race on up, let's get this thing on right. Now just swerve as I take you through ways of life. To die when all the birds are singing. It ain't no dope, or yet it is on it, y'all. Think upon it. I'm talking about the big show business. The coke, the scoop, you smoke, you can't diss like this. I'm talking about being down for double. I'm talking about the junkies in trouble. Diggy diggy back, diggy diggy back, half German, half American. Diggy diggy back, half German, half American. Diggy diggy back, diggy diggy back, diggy diggy back, half German, half American. 0138 8000, wer meint, er hat 5 Interpreten zusammen. Tell me what does it take to make the worst shit happen. Imagine you be the one they bag and imagine you and your loved one too, you go crazy. And just maybe lifestyle will change daily. It don't face me though, cause most can't even see me or have the courage to even be me freely. I give my life completely, no second guessing. If it was me instead of you, they learned their lesson. Blessed all the souls that roam in the night. Who am I? I control the life right on time. I'm gonna find you, and when I do, you through. So get ready, cause baby, I want you. Remember me, ja, 22 Uhr in wenigen Sekunden, 22:41 Uhr. Hier ist unser Gewinnspiel. Und alle Nachtschwärmer, die sich noch zugeschaltet haben. Hier ist Radio Ringbogen und hier geht's ins Wochenende. Und hier ist euer Charlie. Und ich bin der 4-Touchdown Highschool Footballstar Al Bundy. Ja, aber das war vor 100 Jahren, Al. Das gilt jetzt nicht mehr. Das ist ausgeraucht, ha? Ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Ja? Oh, aha. Was ist die schlechte? Wir sind pleite und du bist blöd. Und was ist die gute? Du hast mich auf die Idee gebracht. Du hast Schuhe, sogar viele Schuhe. Die könnte ich verkaufen. Gib sie mir. Nein! We gotta keep ourselves. wanna listen. So, jetzt möchte ich es wissen. Weihnachten, Weihnachten. Und gibt's hier Geschenke? Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Juhu! Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich an dich denke. Weihnachten, cool aus. Die Weihnachtsdeckchen. Die Geschenke. Und den Baum. Nikolausi. Bam, bam, bam. 018.000. Let me read, let me be here. Weihnachtshaus, ha? Nach Schirmer, was meint ihr? 22:51 Uhr. So, oh, meine Leitungen glühen wieder. Ich gehe mal rein. Jetzt habe ich hier die Helena aus Rheinfeld. Helena. Ja? Grüß dich. Hallo. Hast du jetzt 500 Reden da rausgefunden? Ja. Na, lass mal hören. Nana, Blue Boy, C-Block, German Spoon und N-Sync. Hey! Ja! Das ist richtig! Ladies and Gentlemen! Gewinner! Superstein! Gewinner! Absolute Spitze! Tretratrullala, Tretratrullala, Kasperle ist wieder da. Hallo, Kinder. Hallo, Kasper. Na, ist das ein trübes, doofes Wetter? Ja. Ja, an solchen Tagen, da verspürt man schon mal die Lust, einen kleinen Aufheller zu sich zu nehmen, nicht? Ja. Aber was soll man deshalb trotzdem auf keinen Fall nehmen? Drogen. Genau, Kinder. Heroin, Kokain, LSD, Haschisch, Crack. Ja, richtig, Kinder. Das soll man alles nicht anrühren. Und was soll man lieber machen als Drogen nehmen? Sport! Genau, Kinder. Und was braucht man so alles zum Sport? Krumbacher, Bitburger, Warsteiner, Hasseröder, Becks, Hellinger, Binding, Köpi, Dortmunder, Jever, Löwenbräu, Dieb. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts. Er kommt! Was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt! Radio! Oh, oh, oh! I promise you the future of house. I promise you the future of house. I promise you the future of house. Ey, pass mal auf, ey. Du promisst dir gar nichts auf Haus, ja? Ey, voll Proll, ey. Jetzt mach ich die Mucke hier. Power. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Hey, guys. Have you done know what you can do? Have you want to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. Wow! Jetzt nochmal ganz, ganz schnell die Termine von Charlie 2000. Und zwar mobil unterwegs morgen Samstag in Ilsass in Hatmat. Das ist in der Nähe von Hagenau. Aber die wissen das schon, wer das ist. Ja? Eine Woche später am 20. Billfingen, Kämpfelbach Billfingen, das ist in der Nähe von Pforzheim. Am 20. Dann Vorausschau am 26. bei Krotzingen in Kurhaus. 27. Ostelsheim und in Teningen. Das ist auch da unten Richtung Freiburg. 30. Trochtelfingen, das ist auf der Schwäbischen Alb. Dann nachschauen wir nochmal Disco Circus. Alle, die heute auch wieder umsonst dahin fahren, es liegt nicht an mir. Wir haben ja das lang genug durchgekaut, schon auch in den Zeitungen. Lärmmessungen. Wir haben zwei Messungen, die im grünen Bereich liegen. Die Gegenseite hat eine mit 7 dB höher. Aber man hat ja mehr geglaubt. Warum, weiß ich ja auch immer. Auf jeden Fall hat sich das Personal, das sind 55 Leute, vom Disco-Zirkus entschlossen, eine Demo zu machen. Eine Demo-Parade am, ach schon, merkt euch genau, da sind alle eingeladen. Am 18.12., am kommenden Donnerstag in Speyer, 17 Uhr am Dom. Beginn am Dom. Demo-Parade. Arbeitsplätze für Disco-Zirkus. Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer. Die Radio Regenbogen Fetentour 98. 19. bis 23. Februar. Vorverkaufsstart Montag, 15. Dezember. Strangers in the night. Die schönsten Songs der großen Hollywood-Stars. Unvergessen, unsterblich schön. Jetzt, pünktlich zur Weihnachtszeit, sind sie zum Greifen nah. Mit Stars and Hits. I left my heart Stars and Hits. Hollywood singt und zeigt Gefühl mit über 50 Originaltiteln auf 3 CDs. Jetzt exklusiv für Sie zu Hause das festliche Geschenk für unter den Weihnachtsbaum mit Doris Day, Dean Martin, Nancy und Frank Sinatra. Holen Sie sich die Sterne vom Himmel mit Stars and Hits und bestellen Sie Ihre 3 CDs jetzt gleich unter 040 411 442 für 89 Mark inklusive Versand. Dieses Angebot gibt es nicht im Handel, nur in Ihrem Radioshop unter 040 411 442. Schenken Sie unvergessenen Hörgenuss mit Stars and Hits. Wählen Sie jetzt 040 411 442. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. Heaven no more, it's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Once upon a time there was a place called Earth, founded by the most powerful man, my Lord. Showing me the way I have to go to grow. Let there be woman and the man, you know. Eat what you want and drink as much as you can. Share what you got with your other fellow man. Live in harmony, family, feel free. Everybody has that chance despite envy and jealousy. Now, would you please mind your own biz? Daily operation due to life is a bitch. What's on your mind? Let me know as we roll. 1,000 problems messed up in your head. Control the flow of your body, your mind. We spoke before running out of time. Only the Lord and heaven knows the sign. Stand to be your man and make it tight. Fight for your rights till you get there to see the light. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. High as a. Na, leider muss ich da rein jetzt, weil ich gleich volle Stunde ist. Da gibt's Aktuelles, aber da bin ich nachher gleich wieder da. Ja, da kennst du übrigens auch mit da zu der Demo, ha? Du weißt doch, dass ich dich nirgendwo mit hinnehme. Oh. Da geht's um Höchstleistungen. Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Nein. Was haben wir schon groß zu verlieren, frag ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Das Wetter von hier stark bewölkt, verbreitet Regen im Laufe der Nacht, Schneefallgrenze auf 600 Meter sinkend und die Temperatur geht zurück auf um die 5 Grad. Morgen tagsüber wechselnde, aber meist starke Bewölkung und meist Regenschauer, teilweise auch als Graupel und im Schwarzwald als Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen im Rheintal um 6, in den höheren Lagen um 1 Grad und die weiteren Aussichten Sonntag, Montag wechselhaft mit Schauer bis in tiefere Lagen als Schnee. Radio Regenbogen, 100,4. Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Guten Abend. Die Europäische Union wird den Prozess der Erweiterung mit 10 Staaten aus Mittel- und Osteuropa sowie Zypern beginnen. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfeltreffen grundsätzlich verständigt. Das sagte Österreichs Bundeskanzler Klima am Abend in Luxemburg. Offiziell werden Polen, Ungarn, Tschechien, Estland, Slowenien und Zypern morgen zu Verhandlungen eingeladen. Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien und die Slowakei sollen mit entsprechenden Hilfen fit gemacht werden. Der Bundestag hat wegen des Auftritts des Neonazis Röder in der Führungsakademie der Bundeswehr einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Er soll auch die zahlreichen rechtsextremistischen Vorfälle bei den Streitkräften in den letzten Monaten aufklären. Der Ausschuss wird sich am 14. Januar konstituieren. Bundestag und Bundesregierung haben eine ernüchternde Bilanz der im Mai gestarteten Beschäftigungsinitiative Ost gezogen. Der Grünen-Abgeordnete Schulz kritisierte in einer Aktuellen Stunde, entgegen den Zielen seien weitere Menschen arbeitslos geworden. Zudem setze sich die Pleitewelle fort. Wirtschaftsminister Rexroth räumte ein, dass das Beschäftigungsziel noch nicht erreicht sei. In der ersten Fußball-Bundesliga spielte der 1. FC Kaiserslautern heute Abend gegen Hertha BSC Berlin. 2:0 besiegte Gastgeber Berlin die Roten Teufel. 62.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion sahen die dritte Saisonniederlage des 1. FC Kaiserslautern. Der frühe Rückstand nach gerade einmal 2 Minuten war Gift für die Truppe von Otto Rehhagel. Der Spitzenreiter aus der Pfalz konnte sich gegen die Berliner Hertha gerade mal 2 Torchancen in 90 Minuten erarbeiten. Zu wenig, um bei der momentan so starken Berliner Hertha zu bestehen oder gar zu punkten. Das Tor zum 2:0 in der 71. Minute durch den Berliner Michael Preetz war mehr als die Vorentscheidung. Wie bereits in der letztjährigen Zweitligasaison gab es für die Roten Teufel in Berlin nichts zu holen. Frank Schumacher, Radio Regenbogen, Berlin. In einer weiteren Begegnung besiegte Werder Bremen Hansa Rostock 2:1. Mit dem 1:0 bei den Stuttgarter Kickers sicherte sich Bundesliga-Absteiger SC Freiburg heute in der zweiten Fußball-Bundesliga die Halbzeitmeisterschaft. Nach 17 Spielen haben die Breisgauer 35 Punkte auf ihrem Konto und rangieren vor dem FC Gütersloh und KfC Uerdingen. Die SG Wattenscheid verschaffte sich mit einem 4:0 gegen VfB Leipzig Luft im Kampf gegen den Abstieg. Fortuna Düsseldorf. Fall Winterausrüstung wird empfohlen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Nachtschwimmer, seid ihr auch okay? Alles im Weihnachtsfieber? Yo! In dieser Stunde machen wir natürlich wieder ein Gewinnspiel, ganz klar. Und jede Menge neue Songs, die ganz, ganz heiß sind. So heiß, dass sie eigentlich noch gar nicht raus sind, kann man fast schon sagen. So, Action! Procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. How do you do, James? Y'all ready for this? This is the remix. Y'all ready for this? Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music coming up. Das ist in Richtung Roos, hä? Ganz neu. Eclipse heißt der Song. Manchmal zurzeit kommen pro Woche 300 House-Songs raus. 300. Ich habe heute etwa 30, na, 3 mal 10, 40. 40 habe ich. Die bringe ich nicht alle durch. Und das ist, ich sag mal so, die sind ja ziemlich die Besten. Aber da gibt es noch so viel, das glaubt ihr nicht. 300 neue pro Woche. Ha? Das ist doch der Wahnsinn. Die produzieren ohne Ende. Übrigens, wer faxen möchte, 0621 3375 266. Faxt mir. Dann haben wir hier Grüße. Und zwar der Andreas, Christian und die Silvia und die Marianne grüßen den Alex in Mannheim. Ferner der Christian grüßt Bienchen und er hat sie lieb, ganz arg lieb. Apropos lieb, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Das dürfte ja auch wohl dir schon bekannt sein, oder? Als Damenschuhverkäufer, oder? Was geht da so ab? Ich meine, macht ihr dann einen Weihnachtsabend oder wie ist das da so? Ha? Und dann ist die Bandi-Nacht im Kino. Wie denn? Dann ist die verbannen die Nacht auf dem Klo. Also bitte, Kinder, wir können uns einen Film ansehen, wir haben was zu spachteln und wir haben einander. Was wollen wir eigentlich noch? Hoffnung, Essen, Stolz, Heizung, ein Decknamen, Unterwäsche. Also gut, dann ist unser Leben eben scheiße, aber wir haben Filme. Ich habe eure Mutter zu Bobs Beta-Sammlung geschickt nach Milwaukee. Wieso darf Mama über die Staatsgrenze und ich nicht? Weil deine Mom nicht mit einem Lieferwagen fährt, der einen Aufkleber hat, auf dem steht, fährst du täglich rein und raus, geht dir nie der Brennstoff aus. Das kann man ganz unterschiedlich nehmen. Und dich auch. Meine Herren, ist das schlimm. Backe, backe, Kuchen. Geschenke, ey. Schon mal, ich sehe schon kommen, das wird an Weihnachten wieder was werden mit den Bundys da. Er hat keine Ahnung von Weihnachten. So laut. Aber ich werde noch erziehen, ne? Er. Trotz seinem Beruf. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Soll mir einer sagen, der Song ist nicht göttlich, ha? Tala und Taucher in Carpewitten! Das Beste gibt's jetzt. Der absolute Hammer. Der absolute Renner. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Aui, Baby, sie kommt sa. Na, na, na, na, na. Was ablief mit der Alten, das weiß ich ganz genau. Die wollte an ihn ran, doch ich bin seine Frau. Sie baggerte und baggerte schon Monate herum. Sie bekam eine Abfuhr, was ist die Pute dumm? Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Oh yeah. Und ich weiß, er bleibt hier. Die anderen vermeiden, wobei den besten Freunden, darauf komm ich jetzt zu sprechen. Wenn's einmal funktioniert hat, man kann es nicht zerbrechen. Es geht um meinen Freund, der hat es richtig schwer. Am Anfang war's Verliebtheit, doch jetzt ist bei uns mehr. Wir sind wie Yin und Yang, der Gegensatz gelang. Denn du gehörst zu mir, wie mein Name an der Tür. Na, na, na, na, na. Was zählt es nur das eine? Er sagt es jeden Tag. Ich liebe nur die eine und zwar mich, kapier dir das? Na, na, na, na, na. Schon Monate herum. Sie bekam eine Abfuhr. Was ist die Pute dumm? Oh. Was ist die Pute dumm? Oh. Ist es wahre Liebe? Oh. Die niemals vergeht? Oh. Oder wird die Liebe vom Winde verweht? Er gehört zu mir. Was ist die Pute dumm? Weißt du, was wir mit so einem Kerl machen müssen? Oh, oh, oh, wie, Baby, sie kommt sa. Oh, oh, oh, wie, Baby, sie kommt sa. Eigentlich wollte ich jetzt was anderes bringen. Hier, das. Das wollte ich bringen. Das ist ganz wichtig, Nachtschwärmer. In der Zeit der Tamagotchis. Die doofe Witze-Ecke. Was ist denn das? Sag mal, wie spät ist denn das überhaupt? Es ist ja mitten in der Nacht. Was ist denn das? Ich bin's, dein Tamagotchi. Was? Dein Tamagotchi, ich hab Hunger. Fütter mich. Was ist los? Fütter mich. Ich hab dich doch heute schon gefüttert. Dann erzähl mir was. Nix da, ich bin müd. Sing mit mir. Nein. Das, hör auf, das ist ja grauenhaft. Hör auf, oder ich werd sauer. Gut, nicht weinen jetzt, komm, war nicht so gemeint, hm? Dann streichel mich. Na gut. Jetzt so groß. Ja. Ja, schon besser. So, und jetzt Küss mich. Ich denk nicht dran. Küss mich. Ich denk nicht dran. Dann fick. Halt ja die Klappe. Mach was. Ich langweil mich auf. Mach was. Ich muss schlafen. Ich muss morgen früh raus. Mach was. Fick mich. Sing was. Tanz mit mir. Lies mir was vor. Jetzt lang's. Mach was. Jetzt wirst du sehen, was ich mit dir mach, du Nervding. Jetzt mach ich dich nämlich platt. Achtung. Und. Au. Mann, oh Mann, die erste Version, die ging ja noch. Die hat vielleicht nur ein bisschen gepiept und ist dann von allein krepiert, wenn man sie vergessen hat. Aber das Neue ist ja sowas von hartnäckig gewesen. Naja, naja, ja, ja. Na, hast du dich wieder abgeregt? Dann küss mich, komm. Hm? Oh no. Küss mich, sing mit mir, komm, tanz mit mir, fick mich. Du Sau. Ja, ich. Okay. Also so ein Tamagotchi möchte ich auch wirklich auch nicht. Hey! Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby. Wow! Na, schau mal, jetzt kommen wieder die Termine vom lieben Charlie. Der ist ja immer unterwegs. Und zwar morgen Samstag. Die Mobile ist in Hadmat im Elsass. Und da grüße ich doch zu den europäischen Nachbarn. Erstmal ins Elsass, nach Frankreich und in die Schweiz. Dann eine Woche später in Wilfingen am 20. Wilfingen-Kempfelbach-Halle, das ist in der Nähe von Pforzheim. Vorankündigung zwischen Weihnachten oder neben Weihnachten, naja, ja. Bad Krozingen, Kurhaus und Ostel. Ich kann das kaum mehr lesen hier, das ist verwischt. Ostelsheim heißt das, ja. Nähe von Kalb muss das sein. Und in Teningen. Und am 30. in Trochtelfingen, Schwäbisch Alb. Im Schwäbischen. Dann, ich habe schon gehört, dass wir da viele, viele Leute im Parkplatz, im Disco-Zirkus, aber es geht nichts. Der Wissensjahr hat erklärt, es liegt beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Aber eigentlich hätte das Ganze auch entscheiden können, die Stadtverwaltung Speyer. Die haben sich gedrückt. Heute waren wir auf dem Rathaus. Die ganze Gesellschaft der Meiji GmbH und der OB hat sich dann verdrückt. Wir wollten ihn sprechen in der Sache, aber wie gesagt, aber wir sprechen ihn am kommenden Donnerstag, ob er will oder nicht. Da machen wir eine Demonstration, eine Demo-Parade. Die ist auch angemeldet. Kommenden Donnerstag, 18.12. Speyer am Dom beginnt sie. 17 Uhr. Alle 55 Arbeitsplätze, die in Gefahr sind. Die Leute sind da, die sonst im Disco-Zirkus arbeiten. Und die demonstrieren um ihre Plätze. Und vor allem geht es um die Verhältnismäßigkeit. Hey, we're Charlie 2000 on the road. On the road again. Das Wahnsinns fette Beute. Oh Mann. Deutschlands Liveband Nummer 1 mit dem besten Publikum der Welt. Beim Radio Regenbogen Open Air, präsentiert vom Mannheimer Morgen. Juli '98, Maimarktgelände Mannheim. Pur. Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Die Ticket-Hotline 0180 54 7 54. Ein tolles Radio Regenbogen Open Air mit Pur wünscht Licha Pilsener aus den Herzen der Natur. Endlich ich. Wir freuen uns auf euch. Helmut, immer mehr Steuerzahler holen sich durch vermietetes Wohneigentum bis zu 40% ihrer Steuer für das ganze Jahr zurück. Das ist ja entsetzlich, Theo. Ich war auch noch ohne Eigenkapital, hä? Richtig. Alle über 3000 Mark netto im Monat sollten jetzt handeln. Rufen Sie uns gebührenfrei an. 0130 13 71 13. Nonplus Ultra. 0130 13 71 13. Diese Melodie hört ihr überall. Und hier ist das Original. Johnny B. von den Hooters. Johnny B. und ihre anderen großen Hits gibt's jetzt auf Hooters Greatest Hits. Disco Sensation. New Disco Play. New Disco Play und die neue Prodigy. Here we go. Ganz klar, Prodigy, ganz klar. Das vom Nan, los wieder rüber. Schwimmer. 23 Uhr und 32 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der Bundesstraße 317 TTC Neustadt Schopfheim im Bereich Feldberg. Behinderungen durch Schneefall. Es ist Winterausrüstung erforderlich. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Ab 22 Uhr pausenlos. Adrenalin pur. Al. Kommt, jetzt bringen wir unseren Bandi-Weihnachtskampfruf aus. Genau. Oh, Bandi! Fertig machen zum Abschuss. Triebwerkzündung in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Zündung! Unser Gewinnspiel. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Aufgepasst, Sascha, wir suchen 5 Meter Briten. Das war der Startschuss, ein sauberer Sprung. Tja, die Konkurrenz schaut in die Röhre. Jetzt ein kleiner Kopf voran. Starten Sie die erste CD! This is the beginning.

Also, Nachtschwimmer, das müsste jetzt reichen. Das waren mich alles, oder sind alles Tanzflächenknüller, die da gekommen sind und von denen ich jetzt 500 Bretten benötige. Ruf mich an! Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Okay! Radio Regenbogen! Jawohl! Jawohl! Jawohl! Dumm, dumm, dumm. Noch ein Wunsch zu Weihnachten. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Laying on the floor, she wishing, hoping that I still breathe, that I still live. Unfortunately, I only got one life to give. Too bad, she no longer wants to live because of her dad. I loved her and she loved me. Unfortunately, her dad can see because his racist eyes wouldn't let him. Now it's a thin line between love and hate and Romeo and Juliet. As the father dealt the deadly fate, a tear for love, a tear for mad intolerance. Quiet holler since the people seem to let it go. A tragic ending, sending such a hateful message. Let your soul go, let it rise, and heaven's gonna let you know. Each other, holding each other, having fun, all without a fight. Now it's time to meet your dad. I'm black, you're white. It's kinda sad, but something just ain't right. In a flash, Romeo is now a memory, and Juliet is right by his side. Together in eternal rest, no more stress. Do you have it yet, Romeo and Juliet? Ja, Nachtschwimmer, Weihnachten steht vor der Tür. Und, Al, wie sieht's da überhaupt aus? Was geht da zwischen uns, ha? Ich dachte, wir machen keine Geschenke. Doch, doch, doch. Dieses Jahr müssen wir was machen. Vor allem du. Vor allem bist du ja eigentlich verpflichtet, Al, weil du ja immer bei mir bist und hier rumstänkerst, ha? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Das hast du ja auch. Jetzt mal kurz in die Leitung einmal sehen. Ich habe jetzt den Stefan aus Schildach, das ist im Schwarzwald. Stefan, grüß dich. Ja, hallo Charlie. Schneit's bei euch schon? Ja, ein bisschen. Bisschen, aha. Ich habe nicht gehört, dass es da im Schwarzwald schneit, aber ihr seid ja im Tal unten. Ja, genau. So, jetzt brauche ich von dir 5 Interpreten, bitte. Einmal Sash, Usura, Brooklyn Bounce, Bellini und der Hul. Mama mia! Ein echter Spezialist und Nachtschwärmer! Super, eine CD. Bleib dran, Stefan. Dranbleiben, die pure Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Kein Abklatsch, sondern ein Original. Was machen Sie da? Hier geht's ins Wochenende. Der Eisbär ist der unumschränkte Herrscher der Arktis, der König der Pole, der Fürst des ewigen Eises. Einsam und stolz streift der Eisbär über Land und Meer, ein Jäger unter der fahlen Sonne des Nordens. Zwei leuchtende Augen der arktischen Nächte, vollkommen allein kann nur ein echter Eisbär sein. Des Wahnsinns, gute Leute. Oh Mann! Faxe trudeln ohne Ende ein und ich habe schon ein paar Grüße wieder hier. Christian grüßt Bienchen und er hat sie ganz arg lieb, das hat er vorher nicht gehört. Dann der Christian aus Stittfeld bei Forst grüßt ihn. Patricia André Stefanie. Da kann ich die Hälfte nicht mehr lesen mit meiner eigenen Schrift. Den Anzeton und Hofheinz. Oho, eine Schrift ist wieder. Die Tanja aus Voss grüßt die Violetta aus Bruchsal. Uhr. Hallo nach Trammer, hier ist Alle Regenbogen. Hier geht's ins Wochenende. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need 74? Wir haben gleich wieder eine volle Stunde, da gibt es wieder Aktuelles, aber dann bin ich nachher gleich wieder da. Da haben wir wieder ein Gewinnspiel in der nächsten Stunde und jede Menge neue Songs. Errol, wir ziehen uns jetzt zurück hier. Nein, nicht die Nachrichten, Schuhnachrichten. Ach was, nein. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Aber nicht für dich hier. Und das Tittenmagazin. Eben, deswegen. Freuen Sie sich nicht zu früh, wir kommen wieder. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter von hier. Stark bewölkt, verbreitet Regen, der im Laufe der Nacht in Schnee übergeht. Die Schneefallgrenze wird auf 600 Meter sinken. Temperatur geht zurück um 5 Grad. bis auf 5 Grad. Am Tage wechselnde, meist starke Bewölkung und wiederholt Regenschauer, teilweise als Schnee. Die Temperaturen im Rheintal um 6 Grad, im Schwarzwald bei 1 Grad. Radio Regenbogen, 100,4. Nachrichten. Um 0 Uhr mit Max Lehrer. Die Europäische Union wird 10 Bewerberstaaten aus Mittel- und Osteuropa sowie Zypern in ihren Erweiterungsprozess einbeziehen. Die Türkei ist noch nicht dabei. Konkret verhandelt werden soll aber zunächst nur mit Polen, Ungarn, Tschechien, Estland, Slowenien und Zypern. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Luxemburg geeinigt. Bundestag und Bundesregierung haben eine ernüchternde Bilanz der im Mai gestarteten Beschäftigungsinitiative Ost gezogen. Der Grünen-Abgeordnete Schulz kritisierte in einer Aktuellen Stunde, entgegen den Zielen seien weitere Menschen arbeitslos geworden. Zudem setze sich die Pleitewelle fort. Wirtschaftsminister Rexroth räumte ein, dass das Beschäftigungsziel noch nicht erreicht sei. Mehrere rechtsgerichtete Jugendliche haben im brandenburgischen Eberswalde einen Türken und einen Deutschen mit Baseballschlägern angegriffen und erheblich verletzt. 5 Tatverdächtige nahm die Polizei kurze Zeit später fest. Ein Busfahrer hatte den brutalen Angriff an einer Bushaltestelle kurz vor Mitternacht beobachtet und die Polizei alarmiert. Beide Opfer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Mehrere tausend Menschen haben am Abend in verschiedenen Städten Spaniens gegen den Terror der baskischen Untergrundorganisation ETA demonstriert. Der größte Schweigemarsch fand nach Rundfunkangaben in der nordspanischen Stadt Renteria statt. Dort war am Vortag der konservative Kommunalpolitiker José Luis Caso ermordet worden. In der ersten Fußball-Bundesliga spielte der 1. FC Kaiserslautern am Abend gegen Hertha BSC Berlin. 2:0 besiegte Gastgeber Berlin die Roten Teufel. 62.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion sahen die dritte Saisonniederlage des 1. FC Kaiserslautern. Der frühe Rückstand nach gerade einmal 2 Minuten war Gift für die Truppe von Otto Rehhagel. Der Spitzenreiter aus der Pfalz konnte sich gegen die Berliner Hertha gerade mal 2 Torchancen in 90 Minuten erarbeiten. Zu wenig, um bei der momentan so starken Berliner Hertha zu bestehen oder gar zu punkten. Das Tor zum 2:0 in der 71. Minute durch den Berliner Michael Preetz war mehr als die Vorentscheidung. Wie bereits in der letztjährigen Zweitligasaison gab es für die Roten Teufel in Berlin nichts zu holen. Frank Schumacher, Radio Regenbogen, Berlin. In einer weiteren Begegnung besiegte Werder Bremen Hansa Rostock 2:1. Mit dem 1:0 bei den Stuttgarter Kickers sicherte sich Bundesliga-Absteiger SC Freiburg in der zweiten Fußball-Bundesliga die Halbzeitmeisterschaft. Die SG Wattenscheid verschaffte sich mit dem 4:0 gegen VfB Leipzig Luft im Kampf gegen den Abstieg. Fortuna Düsseldorf und FC Carl Zeiss Jena trennten sich 2:2. In der deutschen Eishockeyliga unterlagen die Schwenninger Wildwings dem EV Landshut 2:3. Die Zeit 0 Uhr und 2,5 Minuten. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der Bundesstraße 317 Titisee in Neustadt-Schopfheim im Bereich Feldberg Behinderungen durch Schneefall. Es ist Winterausrüstung erforderlich. Bitte fahren Sie vorsichtig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Und hier ist unser Horrorgastgeber. Hallo, Nachtschwärmer, hier ist euer Charlie, euer Obernachtschwärmer. Und totaler Blindgänger. Danke. Das stinkt. Was passiert fertig? Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Oh Mann. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Unbedingt. Hey. News. Like you is really hard to find. I'll be dreaming about you almost every day and night. I want your loving cause I know your love is real tight. You're the one that helps me see the sun real bright. Sometimes I feel like a bird wanna take flight. I was the one who slipped in love like Penelope. My door was locked, you came along and you found the key. Now the time that we share, we're making history. If I decide to follow you, would you follow me? Follow you, will you follow me on the days and nights. walking hand in hand. You're not in love with the boy, I know you need a man. Someone to take time off, try and understand. Treat you like number one and not another fan. When I met you, really didn't think I'd sit with it. All you thought I wanted to do was come hit it. Huh, now I did it, baby doll, I won't forget it. And the life you dream, it's time to live it. I was the one who slipped in love like Penelope. My door was locked, you came along and you found the key. Now the time that we share, we're making history. If I decide to follow you, would you follow me? Follow me and stay with me until the end of time. Follow me and stay with me until the end of time. Follow me, stay with me till the end of time. Follow you, will you follow me all the days and nights that we know we'll be. Kommt mir doch irgendwie bekannt vor, der Song, ha? 0:07. Wie gesagt, dieses Jahr werden wir Weihnachten ganz festlich feiern. Gegen letztes Jahr, oder? Stellst du dich in den Schnee und spielst das liebe Jesulein? Your DJ tonight just wants to say a very Merry Christmas. Out. How y'all feel out there? Yeah. All right. Check this out. 1, 2, 3. In the place to be, as it is plain to see, he is DJ Run, and I am DMC. Funky Fresh for 1983. DJ Jam Master J, inside the place with all the bass. He leaves without a trace, and he came here tonight to get on your case. And we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking. And it goes a little something like this. Don't

spitzenmäßig, ja? Nana! Sie? Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen! Oh, genügsamer! Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000! And right on there! Wow! Jetzt kommen erstmal ganz kurz die Termine von Charlie 2000. Und zwar heute Samstag, nur im Elsass, und zwar in Hadmat. Nähe Hagenau ist das. In der Festhalle, wie immer. Dann am 20. eine Woche später in Bilfingen, das ist Nähe Pforzheim, in der Kämpfelbachhalle Bilfingen. Und vielleicht Vorausschau auf gegen Weihnachten, und zwar am 26. Bad Krozingen, zweiter Weihnachtsfeiertag im Kurhaus. Und am 27. in Tieningen zum einen und in Ostelsheim, das ist Nähe Kalf. 30. Trochtelfingen, seit langer Zeit mal wieder. Schwäbische Alb. Yo! Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung, den ganzen Abend. Jede Menge Faxe angetroffen. Meine Herren, ihr deckt mich ja zu mit Faxen nach schon. Mama mia. So, da werde ich erstmal selber einen Gruß los. Ich grüße jetzt einmal die Tanja aus Forst. Dann, Fax, könntest du mir meinen Brief lesen und ausnahmsweise grüßen? Bitte, bitte, bitte. Ich grüße alle, die mich kennen, meine Klasse 8C, besonders Katharina, die ich liebe. Johannes. Aha. Planet Love. Planet Love.

dancing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Don't rock the boat. Don't rock the boat, baby. If it ain't broke, don't fix it, just relax and let it float. Don't rock the boat. Don't rock the boat, baby. Don't fix, don't force it, just chill out. Absoluter Wahnsinn, ne? Wir haben schon wieder über 10 dabei, brauchen wir nur 5 Interpreten. Zwischenzeitlich hat sich wieder einer gemeldet, Bud Bundy. Immer noch solo. Ich habe schon gedacht, ruhig, Ruhe heute für dich, aber was ist wieder? Hast du wieder deinen Frust? Ich bin endlich total und völlig am Ende mit Frauen. Ja, das ist keine Neuigkeit. Und was hast du jetzt gemacht, Bud? Ja? Erzähl. Ja? Also lege ich mir eine neue Identität zu. Also von jetzt an ist meine Herkunft, ich bin ein schlimmer Rapper aus den Straßen von New York. Auf Wiedersehen, Bud Bundy. Hallo, Großmeister B. Großmeister B. Und was soll das B darin bedeuten? Bruder eines Doofies. Du meinst, wenn du Großmeister B heißt, bist du besser dran, ha? Oder wie? Ha? Komm, dann mach, rapp uns mal was vor, Großmeister B. Er kommt von den Straßen, dort ist alles Fleisch. Ein Schuss in der Nacht, totales Gekreisch. Kein Freund zu sehen, denn er wird untergehen. Pennt auf der Straße der Sonne zum Fraße. Da heulen Sirenen, doch mich kriegen die nie. Ein einsames Leben für Großmeister B. Ja, ein einsames Leben für Großmeister B. Ein einsames Leben für Großmeister B. Ja! Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Onkel heute Nacht schon, ne? Das ist doch schlimm, ne? Das ist kein geringer als Oliver Kalkofe, der immer bei Premiere kommt. Ich im Kofferraum und den schließe ich jetzt ab. We were born von einer Frau, von einer dicken Frau, von heute, bist du wieder im Abseits, ha? So why is it got to be so damn tough? This program is brought to you by PowerPack. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Der Rammstein. ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehm sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Sie wirkt so kühl, an sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da zeigt sie, was sie kann. Sekt, korrekt. Und hat hier schon alle Männer abgecheckt. Scheinwerferlicht, ihr junges Lächeln strahlt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Solange der Vorrat reicht. Probably the best music coming up. Wir haben 0.57 Uhr nach Tremmer. Meine Faxe, ich muss weiterlesen hier, sonst ersticke ich in Faxen. Hier haben wir nämlich einen Geburtstag. Und zwar Tobi, Markus und Tommy aus Basel wünschen Karin alles Gute zu ihrem 25. Geburtstag. Was machen wir dazu? Da müssen wir was tun. Ne? Da müssen wir was dazu bringen. Das hier. Alles Gute zum Geburtstag. Allen anderen auch, die heute Geburtstag haben. Volle Stunde, gibt's wieder Aktuelles, da bin ich gleich wieder da. Und heute ist doch richtig schön friedlich. Das freut mich, dass es Weihnachtsfieber bei dir angekehrt ist. Und so wird es ja wohl immer sein, oder? Nein, eines Tages wird es genauso sein wie heute, nur tragen wir dann doppelsaugfähige Windeln. Ja, du vielleicht. Und jetzt folgende Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator, Max. Hau rein, Maxi. Kurz vor eins das Wetter von hier. Stark bewölkt, verbreitet Regen im Laufe der Nacht sogar als Schnee. Temperaturrückgang um 5 Grad auf etwa 5 Grad. Am Tage wechselnde meist starke Bewölkung. Es gibt Regenschauer, teilweise mit Graupeln. Die Temperaturen im Rheintal um 6 Grad, im Schwarzwald um etwa 1 Grad. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer, guten Morgen. Die Europäische Union wird 10 Bewerberstaaten aus Mittel- und Osteuropa sowie Zypern in ihren Erweiterungsprozess einbeziehen. Die Türkei ist noch nicht dabei. Konkret verhandelt werden soll aber zunächst nur mit Polen, Ungarn, Tschechien, Estland, Slowenien und Zypern. Das haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Luxemburg vereinbart. Bundestag und Bundesregierung haben eine ernüchternde Bilanz der im Mai gestarteten Beschäftigungsinitiative Ost gezogen. Der Grünen-Abgeordnete Schulz kritisierte in einer Aktuellen Stunde, entgegen den Zielen seien weitere Menschen arbeitslos geworden. Zudem setze sich die Pleitewelle fort. Wirtschaftsminister Rexroth räumte ein, dass das Beschäftigungsziel noch nicht erreicht sei. Ein weiterer Topmanager der Dresdner Bank hat eingeräumt, Steuern hinterzogen zu haben. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Hans-Georg Hofmann, der bis Ende November dem Vorstand des Geldhauses angehörte, habe sich selbst angezeigt. Hofmann soll seit 1989 Kapitaleinnahmen und Spekulationsgewinne von Geldern auf Schweizer Konten nicht dem Fiskus gemeldet und so Millionengewinne eingestrichen haben. Mehrere tausend Menschen haben am Abend in verschiedenen Städten Spaniens gegen den Terror der baskischen Untergrundorganisation ETA demonstriert. Der größte Schweigemarsch fand nach Rundfunkangaben in der nordspanischen Stadt Rentería statt. Dort war am Vortag der konservative Kommunalpolitiker José Luis Caso ermordet worden. In der ersten Fußball-Bundesliga spielte der erste FC Kaiserslautern am Abend gegen Hertha BSC Berlin. 2:0 besiegte Gastgeber Berlin die Roten Teufel. In einer weiteren Begegnung besiegte Werder Bremen Hansa Rostock 2:1. Mit dem 1:0 bei den Stuttgarter Kickers sicherte sich Bundesliga-Absteiger SC Freiburg in der zweiten Fußball-Bundesliga die Halbzeitmeisterschaft. Die SG Wattenscheid verschaffte sich mit einem 4:0 gegen VfB Leipzig Luft. Im Kampf gegen den Abstieg Fortuna Düsseldorf und FC Carl Zeiss Jena trennten sich 2:2 unentschieden. In der deutschen Eishockeyliga unterlagen die Schwenninger Wildwings am Abend dem EV Landshut 2:3. Die Zeit 1 Uhr und 2 Minuten. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der Bundesstraße 317 Titisee Neustadt Schopfheim im Bereich Feldberg Behinderungen durch Schneefall. Es ist Winterausrüstung erforderlich. Bitte fahren Sie vorsichtig. Freitagabend. Nein! Durchgeknallter Turbospasen. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte... Katie, yo! Oh, oh, oh! Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie! Es ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie! Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Nein. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, yeah. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. One more time. Jingle bells, jingle bells. Was machen die Weihnachtsvorbereitungen, Nachtschwimmer? Seid ihr auf dem Laufenden? So wie ich. Ich gehöre zu den Panikkäufern, Nachtschwimmer. Mich seht ihr am Heiligabend rumrennen noch. You are all under my command. We'll be right back. Michael Mann. Kalenderspruch. Oktober. Oktober. Oktober. Oktober. Gibt's im Oktober frischen Wein. Gib Acht auf deinen Führerschein. Bist du ihn erstmal los, mein Bester, dann kannst du saufen bis Silvester. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Ladies and gentlemen, it's time for the Christmas Countdown. We'll be right back. Desire, BBE, ganz dick drin. Wir haben 1.15 Uhr. Ja, mach schon mal, wir wissen ja, dass er immer wieder die Frauen herzieht bei ihm im Schuhladen, die nicht gerade schlank sind, ne? Das ist ganz schlimm. Al, bis mal alle Frauen zu dir kommen, das war neulich in der Serie, da bist du ja, da sind die Gericht über dich gesessen. Ja, genau so war es, richtig, Gericht, ja. Gott, ich hasse Weihnachten. Dann ist wohl jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dich nach dem Baum zu fragen. Nein. Wieso soll ich mir etwas zulegen, das nutzlos herumsteht und Strom verbraucht? Dafür habe ich doch dich. Komm schon, Daddy, wir wollen einen Weihnachtsbaum. Ja, ich lasse mich nicht wieder mit Christbaumkugeln behängen wie letztes Jahr. Bedeutet euch die Bandi-Tradition eigentlich gar nichts? Du hast ein bisschen Ausschlag von dem Lametta gekriegt, aber du warst wunderschön. Unmöglich. Charlie schwebt musikalisch immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Oh, es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. Ja. Wie geht's denn unseren Blondies? Habe ich ganz vergessen zu fragen. Hallo Blondies. Hier ist euer Charlie. Was heißt es, wenn eine Blondine sich schminkt? Das nennt man naive Malerei. Ja. Folgende Situation in der doofen Witze-Ecke. Der Pilot im Flugzeug macht während des Fluges eine Durchsage. Passagiere, das Flugzeug wird gleich abstürzen. Sie haben noch 7 Minuten zu leben. Plötzlich steht eine Frau auf, reißt sich die Bluse vom Leib und sagt, ich will noch mal eine Frau sein. Das war eine Blondine, ganz klar, natürlich. Ein Mann steht auf, zieht sein Hemd aus und sagt zur Frau, einmal waschen und bügeln bitte. Das darf nicht wahr sein. Nein. Ein Uhr 22. Machen wir einen. Zwei befreundete Bauern treffen sich. Und der eine hat eine Blondine geheiratet übrigens. Sagt der Erste, hast du schon gehört, im Nachbarsdorf ist ein Eros-Center. Wenn man dorthin geht, ist das Essen, Trinken und Sex umsonst. Und man bekommt sogar noch 200 Mark. Warst du schon einmal da? Nein, sagt der eine, aber meine Frau. Ja! Das ist ja ganz schlimm. Ruhe. Danke, danke. Danke. Danke, die Sache gerät außer Kontrolle. Nicht außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Think that I'm too young, but yo, I got it going on. And cause I'm young, the rhymes and kicks are fresh and strong. I saw you once or twice on my way home back from school. You was looking fast, so I said hi, but you was acting cool. I thought, okay, no way to stay, and that's alright, alright. I passed away, and now the chance, another day or night. So little do you know about the funkiness inside me. So come a little closer, boy, and don't you try to fight me. Honesty's a must, but you and me can let it go. I touch your mind, I free your soul. Come on now, feel the flow. You can feel my heart. You can be my love. I will be there whenever you just walk. Whenever you just walk by. You can feel my heart. You can be my love. I will be there whenever you just walk on by. Okie doke, I'm cooling with my best friend. I tried to explain, and she said, girl, you better understand. This guy is just no good for you, he's scamming on your sister. I know, but hell, what can I do? I like the funky Mr. Saturday night, and I'm feeling kind of lonely. Everyone with someone and me, I am the only not to have a cutie. Now, do you think that's fair? This guy just want a booty, but I don't even care. There he is. past my shiny size with a bunch of brothers smiling at me, coming to me. Boy, you like no other. Hey, my name's Vendel. I like the way you smile at me. I know this sounded kind of fast, but I do look for company. Boy, oh boy, didn't you recognize me yesterday? My heart goes boom boom. Now I can let him get away. Stay, baby, stay until the break of day. I show you love, I bring you joy. But anyway, you can feel my heart. Uhr 27 aufgerundet. Nachtschwimmer. Hat Bandi heult seinem Vater wieder die Ohren voll. Warum? Ihr kennt das alte Problem. Komm, wir hören mal rein. Also, ich höre mir dein Problem an, wenn du mir bei meinem hilfst. Sohn, deine Probleme sind einfach. Nimm nichts Flüssiges zu dir nach 9 Uhr abends. Dad, ich bin kein Bettnässer und ich bin nicht mehr 16. Aber was warst du? Das ist komplizierter. Dad, ich habe Probleme mit Frauen. Ich auch, Bud. Bitte. Ich finde einfach kein Mädchen, das mit mir gehen will. Also entschuldige, Bud, ich kann das einfach nicht glauben. Ich meine, sieh dich doch an. Naja, Aussehen ist schließlich nicht alles. Die Persönlichkeit ist wichtig, aber das hat nichts mit dir zu tun. Das heißt, du hast nichts, was du einer Frau bieten kannst. Sohn, dann musst du eben deine Ansprüche runterschrauben. Denk primitiver, denk an eine jüngere Ausgabe deiner Mutter. Oh nein, das reicht, danke. Danke, Dad. Thank you. Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Music, Shit. Off the Shit. Off the Shit. Off the Shit. Off. 1 Uhr und 31 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der Bundesstraße 317 Titisee Neustadt Schopfheim im Bereich Feldberg. Behinderungen durch Schneefall. Es ist Winterausrüstung erforderlich. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Dumm, dumm, dumm, dumm. Noch ein Wunsch zu Weihnachten. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Die ganz neue Daft Punk. Und dann gleich nachher unser Gewinnspiel. Stop the music and go home. I repeat, stop the music. Wir suchen wieder 5 Interpreten. Seid ihr bereit, Nachtschwimmer? Fertig machen zum Abschuss. Triebwerkzündung in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Zündung! 0138 8000. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Voller Spieltrieb voraus! Mr. Boom Boom. Fliege, Katze, Froh und alle jetzt singen. Ja. Jetzt bringen wir noch einen, dann möchte ich es wissen. Das Gleiche. Ich kann wieder nicht aufhören. Auch ganz neu, BCM Project, Floor Filler. Floor Filler heißt das. Ja. Hallo, meine Leitungen glühen wieder um 1.43 Uhr. Ich bin jetzt gelandet in Pirmasens. Ruben, grüß dich. Hallo. So, wir wollen von dir 5 Interpreten. Das ist Lunes, I Got 5 on It. Ja. Coolio, Gangs of Paradise. Genau, 2. Shaky, Mr. Bombastic. 3. TLC, Waterfall. 4. Helge Schneider, Katzenklo. 5. Andrew Donald, Michelle. Danke, das reicht. Yay! Super! Wir haben es hat gewonnen. Oben bleibt dran. Super! Volltreffer. Super. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich super. Alle anderen legen bitte auf. Sieg, grandios. All the days are coming. All the days are coming. All the days are coming. It's the season of the magic. In the night. Und ich grüße alle Nachschauer, die noch dran sind. Es geht Richtung Weihnachten. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Schalten Sie Ihr Radio auf. Stille Nacht. Yeah. Wir schlafen gleich ein. Nein, wir wollen Spaß und den holen wir uns frei. Tritratrullala, Kasperle ist wieder da. Hallo, Kinder. Hallo, Kasper. Na, ist das ein trübes, doofes Wetter? Ja. Ja, an solchen Tagen, da verspürt man schon mal die Lust, einen kleinen Aufheller zu sich zu nehmen, nicht? Ja. Aber was soll man deshalb trotzdem auf keinen Fall nehmen? Drogen. Genau, Kinder. Heroin, Kokain, LSD, Haschisch, Crack, Designer. Ja, richtig, Kinder. Das soll man alles nicht anrühren. Und was soll man lieber machen als Drogen nehmen? Sport! Genau, Kinder. Und was braucht man so alles zum Sport? Krumbacher, Bitburger, Warsteiner, Hasseröder, Becks, Hellinger, Binding, Köpi, Dortmunder, Jever, Löwenbräu, Diebels, Feldchen. Genau. Prost, Kinder! Prost, Kasper! Ein Gaudi muss sein. My baby, baby, balla, balla. Hui, yo, hey, yo, idi. Und nun lustig, lustig. Ein Gaudi muss sein. Ein Gaudi-Hammer, 1.51 Uhr. Die Wanne ist voll. Ein Gaudi muss sein. Ein Gaudi muss sein. Charlie und die Kanten, Kanten. Super, und das alles bei einem Kuschelsender. Küsse unterm Regenbogen, sie bringen Glück, dann bist du nie mehr. Ja, Küsse unterm Regenbogen. Küsse unterm Regenbogen sind dein Geschick, und das wird immer so sein. Jetzt machen wir Dreamhouse vom Feinsten. Ganz neu. No fate. Santini und Stevenson, No Fate. Ganz neu. Das waren dann wieder die 4 Stunden mit Charlie 2000 hier bei Radio Ringbogen. Al, wir verabschieden uns jetzt. Nur wenn es wirklich ein Abschied ist. Ja, zwischen dir und mir auf jeden Fall, Al. Ha? Alle noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal überwältigend.